Hallo, guten Tag. Ich bin Ahmed Demirel und der Dienstabend ist. Und ich bin heute für Sie zuständig. Wie heißen Sie? Guten Tag, mein Name ist Frederik. Okay. Und Ihr Vorname? Frederik ist mein Vorname und mein Nachname ist Russell. Russland. Könnten Sie Ihre Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Frederik ist Friedrich, F wie Friedrich, R wie Richard. Emil, Dora, Emil, Richard, I wie Ida und K wie Karl, Frederik und Und Russell. Rüssel, genau, Rüssel wie der Rüssel vom Elefant, also Richard, Ü, zweimal S, Emil Ludwig, Rüssel. Herr Lüssen, wie alt sind Sie, Herr Lüssen? Ich bin 74 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 16. Juli 1900, was ist das? 48? Nein, 58. Herr Russell, was führt es uns? Was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, ich habe heute Morgen ein bisschen Blut am Fuß gehabt und konnte das nicht so richtig sehen, was da ist. Schmerzen habe ich keine. Und als ich dann meinen Fuß so gehoben und im Spiegel angeschaut habe, habe ich gesehen, dass da ein kleines Loch ist, da am Fußrand. Und da mache ich mir jetzt Sorgen, was das ist. Heute Morgen haben Sie gemerkt. Ja, ich hatte bisher eigentlich keine Schmerzen am Fuß. Keine Schmerzen. Haben Sie hingefallen oder haben Sie Ihr Fuß mit Ihrem Fuß etwas gestoßen? Ich kann mich nicht erinnern. Also ich wohne alleine zu Hause. Bisher mache ich auch vieles alleine. Aber ich habe an sich, an den Füßen, eigentlich keine Schmerzen. Ja, okay. Wie fühlt sich Ihr Fuß an? Also, ich spüre gar nichts am Fuß. Ja. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Ach so. Kribbeln? Taubheitsgefühl manchmal, aber eigentlich nicht mehr. Ich habe manchmal ein bisschen Kribbeln, wenn ich laufe. Dann merke ich, dass es ein bisschen kribbelt. Oder nachts, wenn ich schlafe, dann habe Beim ich auch. Laufen und nachts. Und nachts beim Schlafen. Da hat mir mein Hausarzt auch ein Medikament aufgeschrieben. Das hat etwas geholfen. Dann ist es auch etwas besser seitdem. Was hat Ihr Hausarzt verschrieben? Ein Medikament. Wissen Sie den Namen Oh, des Medikaments? das weiß ich jetzt nicht, aber der Doktor meinte, dass es gegen die Nerven ganz gut. Ich glaube, das da ist irgendwas mit Gabapentin oder so ähnlich. Wie ist der Name Ihres Hausarztes? Der Hausarzt ist Dr. Müller. Okay. Okay, Gabapentin hat er geschrieben. Ja. Hat das Ihnen geholfen? Ja, das hat schon etwas geholfen. Ganz sind die Beschwerden und dieses Kribbeln nicht weg, aber ist viel besser geworden, ja. Okay. Und ich bin Haben Sie? zu Ihnen gekommen, Entschuldigung, ich bin extra jetzt zu Ihnen gekommen, weil mein Hausarzt gesagt hat, ich muss auf meine Füße achten, und wenn da was ist, soll ich mich sofort melden. Und jetzt bin ich deswegen gleich zu Ihnen gekommen, als ich das heute Morgen bemerkt habe. Haben Sie Wärmeveränderung bemerkt an Ihrem Fuß? Nein, also für mich ist der Fuß eigentlich immer gleich. Ich habe da jetzt nichts gemerkt, nein. Okay. Welche Fuß habe ich vergessen zu fragen? Das ist die rechte Seite. Okay. Und wo genau könnte sie mir zeigen oder sagen? Ja, ich kann sagen, das ist unten am Fußballen, seitlich am Fußballen. Das ist so groß wie eine kleine Murmel. Es ist dann noch entstanden, habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Nein, also es ist nur der Fuß, wie gesagt. Ich habe das jetzt verbunden, weil es immer wieder etwas geblutet hat, aber Schmerzen habe ich keine. Okay. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Nein, das habe ich jetzt nicht. Nein. Okay. Sind Ihre Beine geschwollen, haben Sie bemerkt? Geschwollen? Ja. Ja, die sind immer wieder etwas dick, und ich habe Ödeme, deswegen nehme ich auch Wassertabletten. Aber die waren in letzter Zeit eigentlich relativ gut. Welche Tablette nehmen Sie ein? Auch ich habe eine ganze Menge, Herr Doktor. Welches wollen Sie denn wissen? Für Wassertablette. Ach so, dann muss ich nochmal nachgucken in meiner Liste. Moment. Das nennt sich Torazemid. Warum haben Sie Ödeme an Ihrem Bein? Wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Der Hausarzt hat mir das verschrieben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich denke, das ist wegen dem Alter. Leiden Sie an chronischen Krankheiten? Ja, ich habe so ein paar Erkrankungen. Ich bin deswegen auch beim Herzdoktor, beim Neurologen. Aber mein Hausarzt kontrolliert das alles. Ja. An welchen chronischen Krankheiten leiden Sie, wissen Sie? Ich hatte vor 5 Jahren mal einen Herzinfarkt und da habe ich auch so Stents bekommen. Seitdem ist aber eigentlich alles ganz gut. Deswegen bin ich auch regelmäßig beim Kardiologen. Der sagt, dass meine eine Klappe, die schließt nicht richtig, aber ich weiß auch nicht, welche Klappe. Deswegen hat er mir das mit den Wassertabletten aufgeschrieben. Dann habe ich Diabetes seit ungefähr 30 Jahren und ich habe zu Beginn Tabletten genommen Welche und Tablette? jetzt zuletzt habe ich, ich glaube, 2 Tabletten und einmal ein Insulin. Das nennt sich, ich glaube, Metformin, laut meiner Liste, genau, Metformin, 1000 Milligramm. Ich habe dann noch Jardians oder Jardians nennt sich das, 10 Milligramm. Und ich nehme Lantus als Insulinspritze für die Nacht. Wie viele Einheiten ist Insulin? Das Insulin, ich glaube, so ungefähr 26 Einheiten. 26 Einheiten. Okay. Metformin nehmen Sie nur einmal pro Tag oder zweimal? Zweimal, eine morgens, eine abends. Und Cardian? Ja, Jens, Ja. das ist auch nur einmal am Morgen. Und dann habe ich wohl etwas Verkalkungen in meinen Gefäßen, also auch in den Beinen. Und da soll ich Blutverdünnung nehmen. Da habe ich das Clopidogrel. Das nehme ich einmal am Tag. Mit wie viel Milligramm? Ich glaube, das sind 75. Ja, okay. Nehmen Sie auch noch welche Medikamente, noch andere Medikamente ein? Für Meine Prostata habe ich Medikamente. haben Sie Prostatavergrößerung oder? Ja, mein Urologe sagt, das ist halt altersentsprechend. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich muss halt öfters in der Nacht zum Wasserlassen raus. Dann nehme ich ein Medikament, das heißt Tamsulosin. Ja, natürlich gegen Blutdruck, klar. Gegen Blutdruck nehme ich Tabletten ein. Und so viele Medikamente, ich habe es wieder vergessen, ja. Haben Sie eine Medikamentenliste dabei? Ja, hier, ich habe sie dabei, das kann ich Ihnen geben, ja. Ja, okay, das wäre gut. Ja, Herr Jusse. Haben Sie noch weitere Beschwerden? Nein, ich bin eigentlich relativ gut eingestellt mit den Medikamenten, aber ich bin nur wegen dem Fuß jetzt heute Abend. Wie ist Ihr Schlaf? Können Sie gut schlafen? Ja, aber ich schlafe sehr wenig. Ich gehe meistens so um 10 Uhr ins Bett und bin um 4 Uhr wach. Und ja, so 6 Stunden kann ich schlafen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nö, das ist eigentlich ganz gut, nachdem ich die Medikamente habe. Sie Und das haben hat. gesagt, dass Sie in der Nacht ein paar Mal auf die Toilette gehen müssen. Ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, ja. Ja, okay. Herr Russo, reagieren Sie auf etwas allergisch auf bestimmte Medikamente oder? Oh ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe da jetzt mehrere Allergien. Da gibt es so Antibiotika, die ich nicht gut vertrage. Das heißt, Moment, wie heißt das? Amoxiclav heißt es, glaube ich, Amoxiclav. Das habe ich nicht so gut vertragen. Dann gibt es so ein Schmerzmedikament, das heißt Novamin-Sulfon. Da kriege ich immer so Allergien. Da habe ich sogar einmal sehr heftig reagiert mit Ausschlag und Kreislaufproblemen. Und mein Hausarzt hat gesagt, ich muss immer darauf aufpassen und das immer sagen, irgendwo hingehe. Okay. Wie äußert sich Ihr Amoxinallergie? Ähnlich wie die Novalgien Ja. auch. Ja, mal Ausschläge, ich kriege dann Juckreiz, Durchfall. Sind Sie durchgeimpft gegen Corona und gegen Kinderkrankheiten? Ja, das war mir sehr wichtig. Ich habe jetzt auch schon meine vierte Impfung bekommen. Mein Hausarzt hat mich letzte Woche angerufen und ich habe auch schon meine vierte Impfung bekommen, ja. Vierte Impfung. Ja. Okay. Sehr gut. Ja. Herr Russell, sind Sie verheiratet? Ich war mal verheiratet. Meine Frau ist vor 5 Jahren verstorben. Es tut mir leid. Und seitdem lebe ich alleine hier. Und leben Sie in einer Wohnung oder? Ja, ich habe meine eigene Wohnung, da lebe ich in meiner eigenen Wohnung. Und haben Sie Kinder, Herr Russo? Leider nicht, wir haben keine Kinder gehabt, nein. Sind Sie, woran ist Ihre Eltern gestorben sind. Meine Eltern. Ja. Ich glaube, die sind sehr alt geworden. Also ich glaube, das war das Alter. Mein Vater ist 93 Jahre alt geworden, meine Mutter 89. Die waren eigentlich relativ fit bis zum hohen Alter. Ich Okay. glaube, vielleicht war, wahrscheinlich war es ein Herzinfarkt, aber ich weiß es nicht mehr. Also, rauchen Sie? Bitte, ich habe sie akustisch. Ja, rauchen Sie? Nein, ich habe früher mal geraucht. Ja, wann haben Sie aufgehört mit dem Rauchen? Ach, das ist schon 40. Von? Vor? Vor 40 Jahren. Vor 40. 40 Jahren, sehr gut. Das war. Ich hatte mal einen sehr stressigen Job und damals habe ich geraucht, aber dann habe ich aufgehört. Ja, was war Ihr Beruf? Ich war Bauunternehmer. Ich habe Baustellen gehabt. Und das war sehr stressig. Ja. Und bevor Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, wie viel haben Sie geraucht? Boah, das war schon viel so. Ich glaube, das war immer so mindestens eine Schachtel am Tag. Und wie viele Jahre? Na gut, das Geschäft ging 10 Jahre und so lange habe ich auch ungefähr geraucht. Okay. Herr Russo, trinken Sie Alkohol? Ja, so ab und zu mal ein Gläschen Wein und manchmal Bier, ja. Herr Rüssel, nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie bisher mit den Drogen Kontakt gehabt? Drogen? Nein. Ja, Drogen das. habe ich nie gehabt. Ich habe geraucht. Okay. Wie fühlen Sie sich allgemein? Also natürlich bin ich schon sehr alt. Ich merke, dass ich auch etwas eingeschränkt bin in meiner Kraft, in meiner Mobilität. Aber ich fühle mich eigentlich recht fit für mein Alter, ja. Ich kann alles machen, ich kann arbeiten im Garten, ich kann zu Hause meine Sachen erledigen. Also, soweit geht es mir eigentlich ganz gut. Sie können mit dem Haushalt gut zurechtkommen. Ja, ich mache alles Ja, noch. sehr gut. Eine Putzkraft, die kommt alle 2 Wochen und hilft mir ein bisschen, das Haus und die Wohnung sauber zu halten. Aber ansonsten versuche ich, alles alleine zu machen, ja. Danke. Herr Russell, ich habe vorerst die wichtigsten Informationen gesammelt. Haben Sie Ergänzungen oder haben Sie Fragen? Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Doktor. Sie haben sich sehr bemüht. Also ich würde mich jetzt, möchte gerne wissen, was es da am Fuß ist. Ich hoffe, dass Sie das relativ schnell herausfinden. Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, Herr Rüssel, Sie haben seit Jahren Diabetes mellitus und ein paar chronische Krankheiten. Ich nehme an, dass Sie wegen der Diabetes an Ihrem Fuß eine Wunde haben. Aber Ah, so ist das Diabetes. werde ich mir Ihr Fuß angucken und ein paar Untersuchungen durchführen. Und danach werde ich auch ein paar Labortests und Labortest durchführen und Sie danach zum Röntgen schicken. Nach der Ergebnisse können wir genauer Okay, sprechen. vielen Dank. Ja, gut, dann schauen wir mal. Das machen Sie alles noch heute? Ja. Hm, okay. Am Ende können wir nochmal sprechen. Wir können Sie vielleicht stationär aufnehmen. Oh je, muss ich deswegen da bleiben? Eigentlich wollte ich nicht da bleiben. Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, aber gut, wenn Sie es für notwendig Ja, halten. Ihre Gesundheit ist jetzt wichtigste, denke ich. Und ja, am Ende des Untersuchungen können wir nochmal sprechen. Okay, gut, vielen Dank. Sehr gut. Gut, haben die Ja. Kollegen oder Kollegen noch Fragen? Ansonsten gehen wir gleich in die Übergabe an den Oberarzt und können dann auch die Fragen am Ende besprechen. Okay, bitteschön. Nein, Herr Arzt, machen Sie jetzt Hallo, die. guten Tag. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Wertz. Wir haben einen neuen Patienten aufgenommen. Jetzt möchte ich ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, für Sie doch immer, Herr Doktor, bitteschön. Ja, vielen Dank. Der Patient heißt Frederik Russell, 74 Jahre alt. Ich habe vergessen, die Größe und Gewicht. Wiegen zu fragen. Nach dem Gewicht nicht liegen, Ja. Gewicht. Der Patient ist 1,75 und wiegt 96 Kilo. Wie groß ist der Patient? 1,75. 175 Zentimeter. Ja. Der Patient ist 96 Wir Kilogramm. sprechen nicht Patient, sondern Patient. Ja, Patient. Patient, genau. Ja, und 1,75 Meter groß. Und der Patient ist Rentner, war hat Führer beim Bauunternehmen gearbeitet und verwitwet, hat keine Kinder. Der Patient hat am rechten Fuß eine offene Wunde und es hat, hat der Patient hat es heute Morgen bemerkt und war deswegen beim Hausarzt aus ihr Hausarzt sein Hausarzt hat den Patienten zu uns geschickt. Den Patient zu uns geschickt? Ja, zu uns geschickt. Am Fuß hat der Patient taubes Gefühl und Kribbeln, besonders beim Laufen und beim Schlafen. Der Hausarzt heißt Dr. Müller. Der Hausarzt des Patienten hat den Patienten gegen Krippen und Taubheitsgefühl Gabapentin verschrieben. Das hat dem Patienten geholfen. Patient. Okay. Und der Patient hat keine Schmerzen am Fuß. Und an den Beinen hat der Patient Ödeme. Als vorigen Krankungen leidet der Patient der seit 30 Jahren Diabetes mellitus, was mit Metformin zweimal täglich 1000 Milligramm und Corodiens 10 Milligramm einmal täglich. Ja, Jardiens. Cardiens. Jardiens. Jardiance. Jardiens. Jardiens. 10 Milligramm einmal täglich. Und Lantus 28 Einheiten am Abend behandelt. Der Patient hat vor 10 Jahren Herzinfarkt und da wurde beim Patienten ein Stent eingelegt und der Patient ist dafür unter Kontrolle beim Kardiologen. Und der Kardiologen des Patienten hat gesagt, dass der Patient Klappeninsuffizienz hat, aber welche Klappen weiß der Patient nicht. Und der Patient berichtet, dass er am Beingefäße Atherosklerose haben. Wie nennt sich das? An den Beingefäßen, die Atherosklerose an den Beingefäßen? Bitte? Wie heißt es im medizinischen Sinn? Kleskotio intermittent. Nein. Wie nennt sich die Verkalkung an den Gefäßen, an den Beinen? PAVK. PAVK. PAVK. PAVK. PAVK. Das ist eine Abkürzung, das heißt perivere arteriöse venöse Krankheit. PAVK. Ja. Ja. Und, der Patient leidet an der Patient leidet an Prostatahyperplasie. Dagegen nimmt er Tansulosin ein. Jawohl. als Medikamente gegen PAUVK nimmt der Patient kolporteal einmal täglich 75 Milligramm ein. Ja, und gegen die Beinödeme nimmt der Patient Diuretikum ein. Das heißt, ich habe So, ein Trosemid Sie mit. hier. Das war's oder haben Sie noch ein paar Informationen? Ja, der Patient reagiert auf Amoxicillin und Novamin allergisch. Die Allergie äußert Novaminsulfon. Novamin, Sulfon. Ja, das ist das Novalgin. Ja, Novalgin. Die Allergie äußert sich mit Juckreiz und Diarrhoe und Kreislaufversagen, sagte der Patient. Kreislaufbeschwerden, ja. Ja. Kreislaufversagen heißt Schock. Aber Schock hat er nicht gehabt. Er hat Kreislaufprobleme oder Kreislaufbeschwerden. Ja, ich gehe davon aus, dass der Patient Diabetikus hat. Fuß oder ein diabetischen Fußsyndrom hat, jawohl. Diabetisches Fußsyndrom hat. Okay. Um die Diagnose zu bestätigen, soll ich zuerst den Patienten körperliche untersuchen und Werde ich den Patienten körperlich untersuchen? Nicht soll. Werde ich werde untersuchen? ich den Patienten untersuchen Jawohl. und ein Blut abnehmen und zum Röntgen schicken. Warum zu? Beim Fußröntgen können wir das Tiefe der Wunde sehen. Wenn der Patient Knochenentzündung hat, können wir bestätigen. Sie wollen sehen, ob der Patient schon eine Knochenbeteiligung hat oder eine Osteolyse oder eine Osteolytis oder Osteomyelitis, also eine Knochenentzündung schon hat oder nicht. Jawohl. Was machen Sie noch? Bei dem Patienten möchte ich Blut abnehmen. Ja, das ist wichtig, genau. Beim Blut möchte ich ein kleines Blutbild und entzündliche Parameter und Nieren- und Leberwerte untersuchen. Jawohl, sehr gut. Was würden Sie noch untersuchen? Schilddrüsenwerte, warum? Weil Sie noch weitere Untersuchungen mit Kontrastmitteln brauchen. Dann brauchen Sie auch die Ja. Nieren- und Schilddrüsenwerte. Also würde ich die Schilddrüsenwerte gleich mitmachen. Ja. Denn was kann es noch sein? Also das ist jetzt unsere Arbeitsdiagnose oder unsere Verdachtsdiagnose. Sie sagen, aufgrund der bisherigen Symptome und den Vorerkrankungen denken Sie an ein diabetisches Fußsyndrom. Wie nennt sich denn diese Erkrankung, wo ein Loch drin ist? Ulcus cruris, Noch keine ein Autoskurs. Ulcus, genau. Und da gibt es verschiedene Stadien von diesem Ulcus. Da schauen Sie bitte nach, welches Stadium das ist. Okay. Gut, was sind dann Differentialdiagnosen? Woran muss man noch denken? Was kann es noch sein? Außer diabetisches Fußsyndrom, außer Ulcus cruris. Ich habe noch keine Differentialdiagnose. Warum nicht? Sie haben es doch vorhin schon erwähnt. Der Patient hat Verkalkungen der Gefäße. Ja. Sie haben es schon genannt, eine PAVK. Auch da muss man nachgucken, ob eine Durchblutungsstörung vorliegt und ob wir hier vielleicht eine beginnende Gangrene haben. Ja, das heißt, wir müssen die Durchblutung untersuchen. Man kann einen Duplex machen oder man kann eine CT-Angiografie vornehmen, deswegen die Schilddrüse untersuchen. Also auch die Durchblutung anschauen. Ja. Vielleicht ist es eine Folge von der Durchblutung. Vielleicht geht ein Gefäß zu und der Patient merkt das nicht. Warum nicht? Was hat er an dem Fuß als Diabetiker? Dieses Kribbeln, wie nennt man das? Nervig. Nerven, aber wie nennt sich das? Wie heißt der medizinische Begriff dafür? Neuropathie, diabetische Neuropathie. Ja, wie nennt diese diabetische Neuropathie? Das ist richtig. Ja, peripherik Neuropathie. Peripherik Polyneuropathie. Da kommt schon Polyneuropathie, genau. Das nennt sich eine diabetische Polyneuropathie, genau. Also er hat eine Polyneuropathie, das ist richtig. Und deswegen hat er keine Schmerzen. Deswegen merkt er nichts, wenn er Verletzungen am Fuß hat. Wenn es wehtut, wenn da eine Wunde da ist, merkt der Diabetiker das nicht. Ja, wenn er seinen Fuß irgendwo anstößt oder wenn er irgendwo auf ein Glas tritt oder wenn er da eine Wunde hat, dann merken die Diabetiker das nicht. Deswegen ist es wichtig bei Diabetikern, wenn sie kommen, auch wenn sie am Fuß keine Schmerzen haben, immer die Füße angucken. Weil meistens laufen sie von morgens bis abends in Schuhen und dann drückt der Schuh drauf, ja, und dann gibt es eine Wunde und das merken sie nicht. Sie als junger Mann haben Schmerzen und ziehen die Schuhe aus und werfen sie weg. Aber der Diabetiker, der merkt das nicht. Deswegen immer die Füße und auch zwischen den Zehen immer angucken, ob da eine Wunde ist oder nicht. Er ist alt, er kann seine Füße nicht richtig waschen. Vielleicht wäscht er sich nur einmal die Woche. Dann überlegen Sie, eine Woche lang der Fuß in Socke, in Schuhe, da ist viel Feuchtigkeit. Ne? Da können auch Pilze und andere Erkrankungen am Fuß entstehen. Okay, also, wir haben die diabetische Polyneuropathie, wir haben die PAVK. Das ist so die Hauptdiagnose und in beide Richtungen muss man schauen. Meistens haben Diabetiker beide Erkrankungen. Ja, der wird eine PAVK haben, der hat ja am Herzen einen Stent, der hat Durchblutungsstörungen, der nimmt schon Clopidogrel als Durchblutungsmittel. Von daher muss man auch in beide Richtungen denken. Okay, je nachdem, was da ist, was macht man dann? Wie behandelt man diesen diabetischen Fuß? Ja, mit dem Antibiotikum. Aber wenn er hohe Entzündungswerte hat, ja, ansonsten machen ein Wundmanagement, eine Wundversorgung. Sie machen die Wunde sauber, reinigen sie und verbinden immer wieder. Meistens ist es eine sehr lange Prozedur. Das braucht manchmal Wochen oder Monate, bis solche Wunden dann wirklich abheilen. Ein langwieriger Prozess. Okay, vielen Dank. Das war's erstmal. Haben die anderen Kolleginnen oder Kolleginnen noch Fragen? Oder Herr Doktor, haben Sie noch Fragen? Nein, danke. Was sind Sie schon für ein Facharzt oder noch kein Facharzt? Ich bin noch kein Facharzt. Okay. Wie lange haben Sie gearbeitet? Ja, ich habe ungefähr 4 Jahre gearbeitet. 4 Jahre? In welchem Bereich? Ich habe als Allgemeinarzt gearbeitet und in der Notaufnahme gearbeitet. Notaufnahme? Okay. Ja, aber ich arbeite seit 5 Jahren nicht. Seit 5 Jahren? Ah, deswegen die Medikamentennahme, das müssen Sie mal anschauen, ja? Ja. Okay, dann müssen Sie das nochmal kurz wiederholen, ja? Mit den Medikamenten und weiter. Ja, das merkt man. Aber das wird sehr gut. Sie machen das sehr gut. Vielleicht brauchen Sie noch mal ein bisschen Struktur, um die Patienten aufzunehmen und auch noch mal wieder vorzustellen. Da können Sie sich eine Liste machen und das immer abfragen. Das ist für Sie wahrscheinlich am einfachsten. Nicht immer von da nach da springen und ein bisschen durcheinander. Dann vergessen Sie auch mal die Informationen. Aber das machen Sie. Okay. Gut.